Zweite Szene. Licht, ich habe heute Nacht einen bösen Traum gehabt. Einer aus dem Dorf klagt mich an und bringt mich zum Richter. Aber der Richter bin ja ich selbst. Ach, das war nur ein Traum. Hören Sie weiter. Ich bin also gleichzeitig Richter und Angeklagter. Ich muss mich selbst verurteilen. Und dann will ich weglaufen, sonst komme ich ins Gefängnis. Aber ich kann nicht. Die Leute stehen um mich herum. Sie halten mich fest. Ich schreie. Und dann sind Sie aufgewacht? Ja, genau. Dieser Traum bedeutet nichts Gutes. Guten Tag, Richter Adam. Guten Tag, Herr Gerichtsrat. Willkommen, willkommen. Was für eine Freude, dass Sie da sind. Sie sind sicher müde von der Reise. Wollen Sie vielleicht etwas essen? Ein spätes Frühstück? Ein frühes Mittagessen? Nein, danke. Ich habe nur wenig Zeit. Ich muss später noch weiter ins nächste Dorf, nach Hussail. Ja, ja. Sagen Sie, Adam, heute ist doch Gerichtstag bei Ihnen, oder? Wie? Was? Gerichtstag? Heute? Ja, heute. Es warten schon Leute vor der Tür. Da können wir doch gleich anfangen. Ich sehe bei der Verhandlung zu und danach kontrolliere ich die Kasse. Herr Schreiber, lassen Sie die Leute herein. Und Sie, Herr Richter, ziehen Sie Mantel und Perücke an. Ach, Herr Walter, die Perücke. Eine dumme Sache. Ich kann sie nicht anziehen. Sie ist schmutzig. Das Beste ist, wir verschieben den Gerichtstag. Die Leute sollen in 3 Tagen wiederkommen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Gerichtstag ist heute. Sie müssen es ohne Perücke machen. Oje, oje. Wie sieht das denn aus? Ohne Perücke zu einer Verhandlung gehen, das ist ja so wie im Schlafanzug zur Arbeit gehen. Tja, da kann man jetzt nichts machen. Aber Herr Gerichtsrat, Sie sehen doch, ich habe eine Glatze. Was sagen denn da die Leute? Dann müssen Sie eben besser auf Ihre Perücke aufpassen. Also gut, wie Sie wünschen, Herr Gerichtsrat. Dann hole ich jetzt den Mantel. Wollen Sie nicht doch zuerst noch etwas essen? Käse, Schinken, Wurst? Nein, danke. Ein Glas Wasser? Oder was? Herr Richter, gehen Sie.